beginnt mit L. Es ist der Name einer großen Stadt, den ratet ihr ganz schnell. Lissabon. 10 Buchstaben hat unsere Stadt. Der zweite ist ein O. Den Namen kennt bald jedes Kind. Die Stadt liegt, wer weiß wo. Wer kennt von euch denn eine Angela? Da steckt im Namen drin. Meine Cousine heißt Angela. Ich hab grad den Pferdenamen. Wirklich? Die Engel heißt die Stadt auf Deutsch und das hat seinen Sinn. Auch was mit Sport zu tun. Auf die Plätze, fertig, los!